Wo sind die ganzen Geschäftsmänner? Wo sind jene, die die besten Geschäfte machen? Wo sind jene, denen die Leute loben und sagen, das ist der beste Geschäftsmann, das ist ein erfolgreicher Geschäftsmann? Wo sind jene und mit dem Geschäft ihres Lebens? Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie bieten euch das beste Geschäft eures Lebens an. Wo sind diese Geschäftsmänner, die dieses Geschäft eingehen? Wallahi, die Sahaba waren die besten Geschäftsmänner. Sie wussten, was, wie man und mit wem man das beste Geschäft macht. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer 5 tägliche Gebete, die Pflichtgebete einhält, hat einen Vertrag schon unterzeichnet mit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat schon deinen Vertrag unterschrieben, dass er ins Paradies kommt. Welches Geschäft ist besser als die Garantie, dass du ins Paradies kommst? Subhan al-Malik. Wo bist du nun, du Geschäftsmann? Wo bist du nun, du Geschäftsfrau? Wo bist du derjenige, der die besten Geschäfte abschließt? Derjenige, der dieses Geschäft abschließt, hat wahrlich das beste Geschäft abgeschlossen. Der die 5 täglichen Gebete einhält. Der diese Pflicht einhält, der diesen Vertrag mit Allah einhält, dieses Geschäft mit Allah einhält, wahrlich, faqad faza fawzan azima, der hat das erfolgreichste Geschäft abgeschlossen, der hat das erfolgreichste, das beste, den besten Erfolg sich erobert. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesen Geschäftsleuten sein lassen.